Unsere Zeit kommt, kommt, wir haben ein Level erreicht, an dem es besser ist, nicht mehr zu haten, besser zu schweigen. An dem ihr besser nicht mehr behauptet, besser zu sein. Du willst nicht die besten deutschen Rapper zum Feind. Mein Freund, komm und rap doch, das ist all in. Und mir fehlt nur noch dieser Song zum Jackpot. Gib mir das Mic und ich zeig dir mein Filmriss. Ich bitte, bis es über mein Leben einen Film gibt. Das hier ist mein Traum, wir haben uns das selbst über einen langen Zeitraum aufgebaut wie ein Haus. Das hier ist unser Album, unsere Zeit, unser Jahr. Hol dein Checkheft raus, unterschreib und das war's. Unsere Zeit kommt und eure ist vorbei. Denn keiner von euch ist so nice und so frei. Das ist all in. Bitch, an uns kommt keiner mehr vorbei. Denn niemand von euch ist so nice und so frei. Das ist all in. Ich hab mein Leben auf den Augenblick gewartet, dass einmal ein ganzes Album von mir draußen ist, es chartet, egal. Schau, ich erkenne jetzt dafür mit jedem Augenblick, dass wir ein Album gemacht haben, das jeden draußen fickt. All in, homie, guck, wir sind jetzt im Blickfeld. Leute denken an uns, wenn der Satz, ich geb kein Fick, fällt. Und wissen, wir sind's, und wissen, wir bringen's. Früher waren wir bloß ein paar Niemande, heute sind wir Kings. Wir mussten lang warten, kennen eure Ansagen, doch wissen, dass wir nirgendwo noch so Sound im Land haben. All in, Film, Riss, Bier, schau, so klingt Rap, scheiße, eure Zeit ist vorbei und unsere beginnt jetzt. Unsere Zeit kommt und eure ist vorbei. Denn keiner von euch ist so nice und so fly. Das ist all in. Bitch, an uns kommt keiner mehr vorbei. Denn niemand von euch ist so nice und so fly. Das ist all in. Ich werf alles rein, das kann nicht alles sein. Tausend kleine Cameron weiter dissen sich, um aufzufallen. Guck doch, wie sie alle schreien. And one, all in. Ich schick euch ne Karte von den Sternen, wenn ich dort bin. Das ist Rap, Homie, ja, das ist wie fernzusehen. Doch ich hab's nie geschafft, die Homos in der Klotze ernst zu nehmen. Das ist der Ernst des Lebens. Jeder von euch Vögel macht sich hier zum Affen. Deine Jena glaubt im Ernst an jeden. Das ist nicht Musik für die breite Masse. Ich lass die breite Masse weiter in der Seitengasse. Was ist Geld, Homie, du machst dich für den Scheiß zu machen, warum sollte ich dümmer tun, als ich bin für deinen Schwachsinn? Unsere Zeit kommt und eure ist vorbei. Denn keiner von euch ist so nice und so fly. Das ist all in. Bitch, an uns kommt keiner mehr vorbei. Denn niemand von euch ist so nice und so fly. Das ist all in.